Die Idee für ein Sportler und einen Sportler, die am ITB-Turnier Elite-Skier Zori 2016 teilnahmen, das vom 25. bis 27. Juni in Kasachstan stattfand, kehrten am 30. Juni mit dem Zug in die Heimat zurück. Beim Turnier erkämpften sie sich 2 Gold und 1 Bronze im Trampolin.